When it started, the Obama years, I was really excited because it was clear to me that having Obama shifted the thoughts of all Americans. Als die Obama-Jahre begannen, war ich begeistert. Mir schien klar, dass Obama die Gedankenwelt aller Amerikaner verändert. Und sogar die der ganzen Welt, die ja sah, was in Amerika geschah. Darauf war ich sehr stolz. A statistic. At this moment, there are more black males in prison than in college. Come on. I mean, you know, it's like shooting turkey, birds, whatever. Da geht's zu wie beim Schießen von Truthähnen. Selbst wenn du auf dem Rücken liegst, Hände in der Luft, du wirst trotzdem abgeknallt. And you still get shoot. No means. Much, much love and much respect to the sisters and brothers fighting against police terror, police brutality. When the revolution comes. Sometimes you're angry. Manchmal wird man wütend. We are educated. We have jobs. We own homes. Wir sind gebildet, wir arbeiten, besitzen Häuser. Aber wir werden noch immer wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Das ist das Unfaire. Es gibt keine Gleichheit. I think we are pre-civil war. Ich denke, wir stehen vor einem Bürgerkrieg. I think America has avoided the race question to the extent. Wenn du die Wahrheit wissen willst, Amerika hat die Rassenfragen so lange verdrängt, bis die Wunde eiterte und faulte. I think the bed sores have gotten so bad. Sie ist jetzt derart entzündet, dass sie den Muskel Amerikas angegriffen hat. The muscle of America. Angry! Black America. Feature von Tom Schimek. Im Süden der USA, wo alles begann. Wo 1619 die ersten Sklaven ankamen. 20 Menschen schwarzer Hautfarbe, die Niederländer von einem spanischen Schiff geraubt hatten. Sie tauschten die Ware gegen Proviant. Die Magnolia-Plantage in South Carolina ist seit ihrer Gründung im Jahr 1676 im Besitz der Familie Drayton. Bis heute. Joe McGill steuert sein Sightseeing-Gespann zu den alten Sklavenbaracken. All right, folks. Here we go. Im 18. und 19. Jahrhundert verschleppten die 15 Sklavenstaaten der USA Hunderttausende aus Afrika. Es erwartete sie lebenslange Plackerei, meist auf den Tabak-, Reis- und Baumwollplantagen des Südens. Ohne Lohn, ohne Rechte. Auch ihre Kinder blieben Eigentum der Besitzer. This was a rice growing plantation. Das hier war eine Reisplantage. Die Draytons hatten es mit Zuckerrohr versucht, dann mit Zitrusfrüchten, Oliven, Seide. Alles ging schief. Dann probierten sie es mit Rindern. Die Sklaven züchteten das Vieh. Sie wurden die ersten Cowboys der Nation. Sie fanden auch heraus, was hier wachsen würde, weil es an der Westküste von Afrika, dort, wo man sie hergeholt hatte, eine ähnliche Topographie gibt, Marsch und Sümpfe. All they were doing was transferring that knowledge of growing rice from there to here. Joe besprüht seine Arme und Waden mit Moskitospray. Dann führt er die kleine Gruppe zu den weiß getünchten Holzhütten. Sie stehen auf Stelzen, nah am Sumpf. Hier, sagt er, wimmelt es nicht nur vor Moskitos, sondern auch vor Schlangen und Alligatoren. Anfangs gab es da nur den nackten Boden und eine Feuerstelle. Am Ende schon Möbel und ein Bett. Durch den amerikanischen Bürgerkrieg wurden an die 4 Millionen Sklaven befreit. Ab 1808, erzählt Joe, durften keine mehr importiert werden. So stand es in der neuen Verfassung. So you got to change your way of doing business. You know, up until 1808, you could just work them to death because you could import more. That's called the gang style of work. Bis 1808 ließen sie die Sklaven sich zu Tode schuften und importierten einfach neue. Doch dann wollte man sie länger am Leben halten und gab ihnen Aufgaben. Wenn sie damit fertig waren, bekamen sie Zeit für sich, konnten fischen oder etwas bauen. Auch die Gesundheitsversorgung und die Unterbringung wurden besser. Man wollte die Sklaven schließlich ermutigen, Kinder zu kriegen. Die das Kapital der Besitzer mehrten. 148 Sklaven hatten die Draytons. Sie rodeten Land, bauten Dämme, zogen Gräben, bewässerten Felder, ernteten, hämmerten, kochten. Joe schaut seinen vier Besuchern tief in die Augen, nickt anerkennend. Most people don't come here to hear this story. Die meisten kommen nicht hierher, um diese Geschichte zu hören. Sie wollen die wunderschöne Villa sehen. November 2008, Grand Park, Chicago. Der Sieger Obama schlendert auf die riesige, von Fahnen gesäumte Bühne. Zusammen mit Michelle und den beiden Töchtern Sascha und Melia, die fast zu hüpfen scheinen. Fast eine Viertelmillion Menschen himmeln die neue Königsfamilie an. Lachend, ekstatisch, heulend vor Glück. Oh, I felt proud. I felt this strange thing running down my face. There were teardrops. I only regretted that my mom didn't live, you know, to see that. If there is anyone out there who still doubts, sollte noch irgendwer bezweifeln, dass Amerika ein Ort ist, wo alles möglich ist. Argwöhnen, ob die Träume unserer Gründer noch lebendig sind und die Macht unserer Demokratie in Frage stellen, dann sage ich Ihnen, die heutige Nacht ist die Antwort. Chicago, South Greenwood Avenue. Ein Anwesen aus rotem Backstein, fast 600 Quadratmeter Wohnfläche. Kaufpreis 2005, 1,6 Millionen Dollar. Seit jener Siegesnacht stand es meistens leer. Die Besitzer waren ins Weiße Haus umgezogen. Die Straße ist zur Sackgasse geworden, aus Sicherheitsgründen. Abgesperrt mit Betonblöcken, Gittern, gespickt mit Warnschildern. Beamte in schwarzen SUVs bewachen die leere Villa. Ein Mann vom Secret Service eilt mit schusssicherer Weste herbei, durchtrainiert und mit dynamischem Schritt. Kann ich helfen? Mit zwei Fingern an meiner Brust erhöht er sanft, aber bestimmt den Sicherheitsabstand zwischen uns. Wenn Sie hier nicht wohnen, müssen Sie umkehren. Kein Problem, da hinten stehen Schilder. Schönen Tag noch. Das Viertel am Hyde Park Boulevard ist ruhig und grün. Eine bessere Gegend auf der schwarzen Southside von Chicago. My first name is Edgar. Mark. Zwei ältere Herren kommen die Straße herunter. Mark meint, viel habe sich nicht geändert. Weder für schwarze Amerikaner noch für weiße, chinesische oder lateinamerikanische. Als Afroamerikaner war ich froh, dass er Präsident wurde. Aber politisch war ich nicht begeistert, weil ich ja weiß, dass die ganze Welt in der Hand des Teufels ist. Zeugen Jehovas, ein ganzer Schwarm. Ein junger Mann tritt auf, Kirby mit Hund. Sit. Black culture. Für mich ist das hier schwarze Kultur. Obama, seine Hand right wedelt über das Panorama der hübschen Allee. Es ist nicht nur Obama. Hier hat Mike Tyson gewohnt und am Ende der Straße Karen Mosley Brown und Muhammad Ali. So that's what it represents to me, black wealth, black culture. Zwei Boxlegenden und die erste schwarze US-Senatorin. Kirby verehrt Obama. Als er antrat, steckten die USA, Verzeihung, in der Scheiße. Dass der dunkelhäutige Herr Obama hier aus der Greenwood Avenue Präsident der USA wurde, war ein Meilenstein. Und jetzt? Kirby verzieht das Gesicht. Ich will nicht drüber reden. Sind Sie enttäuscht? Ja. dass er aufhört. Mehr sage ich nicht. Ich werde zu emotional. Ein Zwiespalt, den man überall hört. Gut, dass er da war, klug, weltgewandt und schwarz wie wir. Schade, dass er so wenig ändern konnte. So mächtig und doch ohnmächtig. This generation needs someone to be motivated by. Kirby machte eine Ausbildung zum Lehrer. Diese Generation braucht Menschen, die motivieren. Obama und seine Familie tun genau das. Wir haben von Martin Luther King gehört, von Harriet Tubman und Rosa Parks. Und jetzt hören wir von Black Lives Matter und von Obama und Michelle Obama. Ich bin gespannt auf ihre Zukunft. What the future holds for both of them. Harriet Tubman, 1820 geboren, war selbst der Sklaverei entflohen und verhalf anderen während des Bürgerkrieges entlaufenen Sklaven zur Flucht. Mit einer Organisation, die sich Underground Railroad nannte. Rosa Parks wurde 1955 im streng rassengetrennten Montgomery, Alabama, wo es Schulen, Parkbänke, Aufzüge nur für Weiße gab, verhaftet. Sie hatte sich geweigert, ihren Platz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Woraufhin der Baptistenprediger Martin Luther King einen schwarzen Busboykott organisierte. Es mag sein, dass kein Gesetz einen Menschen zwingen kann, mich zu lieben. Aber es kann ihn daran hindern, mich zu lynchen. Und das, denke ich, ist auch ziemlich wichtig. King war bald der bekannteste Sprecher der Bürgerrechtsbewegung. Er hielt 1964 den Friedensnobelpreis, wurde 1968 erschossen. This weekend, 17 youths killed in gang homicides. Now sports. They don't shoot the whites, but they shoot the blacks. Okay? The time has come for America to hear the truth. It was then that the age of the post-apocalyptic, Afro-futuristic, neo-psychedelic hippie was born. Man-child and monster united and became the illustrious Blacks. Hello, my name is Man-child Black. Hello, my name is Monster Black. And together we are the illustrious Blacks. Ein schwarzes, schwules Pärchen in einem Café in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. And then somehow in there we make time for sleep. Yes. Sie sind Künstler, Musiker, DJs, Radiomoderatoren. I, like Monster, was very excited and proud when he Ich war wie Monster sehr aufgeregt und stolz, als er gewählt war. Wir haben in der Nacht eine Party gemacht. Alle haben gefeiert, Tränen sind geflossen. Das war eine Riesensache. And the message of hope really resonated. Die Botschaft von Hoffnung hat uns sehr berührt. Now, since he's been in office, we have experienced some great things. Healthcare. Wir haben gute Sachen erlebt, als er im Amt war. Krankenversicherung hatten wir vorher nicht. Ganz persönlich. Ich bin dankbar dafür. Das ist sehr wichtig. Und wir haben geheiratet. Unsere Gemeinschaft ist überall in den Vereinigten Staaten legal anerkannt. Das ist toll. Wir sind glücklich darüber. Später, sagen die beiden, gab es viel Kritik. Aber immerhin, sie grinsen sich an, haben wir in seiner Amtszeit geheiratet. War er Trauzeuge? Er hat nicht zurückgerufen. Und die E-Mails kamen auch alle zurück. In ihrer Radioshow reden sie jetzt viel über Rassismus und Protest. Wir schwarzen Amerikaner fangen wieder an, uns unsere Geschichte zurückzuholen. Die Leute wachen auf und sagen, das läuft so nicht. Wir sind Amerikaner wie ihr. Unsere Vorfahren haben Blut, Schweiß und Tränen in dieses Land gesteckt. Wir verdienen Respekt. Auch uns steht Liebe zu und die Suche nach Glück. All right. Okay. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Joseph McGill, der Fremdenführer von der Plantage, hat Feierabend. This is Joseph McGill, founder of the Slave Dwelling Project. Er hat ein seltsames Hobby. This project makes it known that slavery existed in this nation by preserving the places where the enslaved lived. Dieses Projekt erinnert daran, dass es in diesem Land Sklaverei gab, indem es Orte erhält, an denen Versklavte gelebt haben. Seit 6 Jahren reist er durch die USA und schläft in den ehemaligen Hütten der Sklaven. 6 years later and over 100 stays later in 17 different states. Über 100 Nächte sind es schon in 17 Bundesstaaten. Is still going strong. Washington DC inklusive. Yeah, the White House was built by slaves. Auch das Weiße Haus wurde von Sklaven erbaut. The sleeps go well. You know, initially the first few times it was a little rough, especially that first time waking up to. Am Anfang war es hart, erzählt er. Da war er meist allein, lag auf dem nackten Boden, hörte Hunde bellen, fühlte sich manchmal etwas zu realistisch in alte Zeiten versetzt. Jetzt hat er oft Gesellschaft. Doch selbst die Plantagenbesitzer, die ihn einließen, neigten immer noch zur Verdrängung. Sie beschönigen die Geschichte, behaupten, ihr Sklavenhalter habe seine Sklaven gut behandelt. Nein, das ist falsch. That's wrong. This is a person who enslaved others. Er hat andere versklavt. Und genauso muss das betrachtet werden. Sogar 12 ehemalige US-Präsidenten waren Sklavenhalter. 12 of our former presidents were slave owners. 8 von ihnen hielten sich Sklaven während ihrer Amtszeit. 8 of whom owned slaves while they were in office. Es ist seine Art, Geschichte zu erleben. Die Verfassung, die unsere Gründerväter geschaffen haben, du weißt schon, wir, das Volk, müsste eigentlich heißen, wir, die Leute in diesem Raum. Denn wenn du nicht dazugehörtest, hatte diese Verfassung keine Bedeutung für dich. Es ist eine Reise in die Ambivalenz. Beispiel: Thomas Jefferson, 3. US-Präsident und Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. You know, inalienable rights or unalienable rights, all men are created equal. This man owned 600 slaves. You know, I get to go to the sites of some of these presidents. I get to go to the site of Thomas Jefferson. Ich war auf seinem Anwesen. Dieser Mann besaß 600 Sklaven und hatte auch noch Kinder mit der 14-jährigen Sklavin Sally Hemings. Wir wissen, dass es keine einvernehmliche Beziehung war. So this project allows us to examine all those things in our history. 1860 war der Wert der Sklaven im Süden etwa 3-mal größer als die Summe, die landesweit in Produktion und Eisenbahnen investiert war, sagt der Ökonom David Bryan Davis. Die Negroes waren das Kapital der Weißen. 6 days of rioting in a Negro section of Los Angeles left behind scenes reminiscent of war-torn city. More than 1,500 people were in the streets, many hurling rocks and bottles at the police or anyone else. Some hundreds of people were on the road just passed by. 15 citizens injured, 19 officers hurt, none seriously. 41 arrested, 12 juveniles. These people enter your home. Bis ins 20. Jahrhundert wurden Schwarze, die sich auflehnten, gelyncht, zu Tode gehetzt, verbrannt, gehängt. Oft ein Fest für die Weißen, die sogar Postkarten verschickten. Gestern Nacht hatten wir ein Barbecue. Mit Bildern von aufgeknüpften oder verkohlten Körpern. Stolze Zeugnisse der Selbstjustiz. This is where it began. This is where the fuse was lighted. The dusty corner in an old neighborhood of modest homes and new low-priced apartments. Justice Initiative plans to open a national memorial to the victims of lynching in Montgomery, Alabama. Wie Gewitter entluden sich die Spannungen immer wieder in Streiks, Protesten, Aufständen. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Und vermehrt in den 60ern, zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung. Etwa 1965 in Watts, Los Angeles. Der Auslöser? Eine Polizeikontrolle. 5 Tage dauerte der Aufstand. Es gab an die 4000 Festnahmen. Über 1000 Menschen wurden verletzt, 34 starben. Eine Straße brannte beinahe komplett nieder. Sachschaden etwa 40 Millionen Dollar. Chicago, Southside. Aus der Green Line, die schnurgerade vom Zentrum gen Süden rumpelt, blickt man auf viel Backstein. Und viele leere Grundstücke, auf denen nur Gras wächst. Chicago. Bis heute eine Stadt, die Menschen nach Hautfarben sortiert. Rassentrennung, sagen US-Forscher, sei in Städten wie Chicago, Milwaukee, Detroit oder Cleveland fast so ausgeprägt wie in Südafrika zu Apartheid-Zeiten. Es gibt eine Karte von Chicago, die das zeigt. Mit rosa Punkten, jeder einzelne steht für 500 Weiße und blauen Punkten für je 500 Schwarze. Spanischstämmige sind gelb, Asiaten grün. Der Süden und Teile des Westens sind blau. Sprich schwarz. Der Norden und viele Vororte rosa. Sprich weiß. Der Südwesten und der Nordwesten sind gelb. Sprich Latino. Im Zentrum ein dicker grüner Punkt. Chinatown. Obama ist aus Kenwood, ungefähr 12 Blocks von hier. Ein guter Präsident, konnte nicht viel tun, hat aber getan, was er konnte. An der Station Garfield steht ein großer, kräftiger Mann, Harold. You're talking to Harold? I was born in Chicago in 1961. Obama, glaubt Harold, hatte keine Chance. Oh no, no, he couldn't change that. He couldn't change it. If he had another 8 years, he still couldn't change it. Er könnte das auch nicht ändern, wenn er noch mal 8 Jahre hätte. Das ist seit 400 Jahren so. 400 years. The black man has just now been released from captivity. Der schwarze Mann wurde gerade eben aus der Gefangenschaft entlassen. Man machte ihm Versprechungen, aber die wurden nie eingelöst. So what did you have to do? While you here in this country, you had to do one thing, and that's called survival. Was also tut er? Überleben. So wie es die Tiere tun. Sie jagen, sie töten, sie essen. So läuft es heute in dieser großen Stadt. Nicht nur hier, überall. In New York, Kalifornien, Vegas, sogar im Süden, Alabama, Mississippi, Georgia. Überall. Trennung bedeutet für die Abgetrennten schlechtere Schulen, schlechtere Jobs, ärmliche Häuser, weniger Kapital, aber mehr Polizei. Weniger Chancen, aber mehr Gewalt. Und die Schere öffnet sich weiter. Das Jahreseinkommen von Weißen in Chicago ist laut Brookings Institution zwischen 1990 und 2012 im Schnitt um ein Drittel auf gut $100,000 gestiegen, während das der Schwarzen auf $44,000 fiel. Die Mittelklasse verschwindet. Beim letzten US-Zensus saßen von 100.000 Weißen 380 hinter Gittern. Aber 2207 Schwarze. Well, life is beautiful, it's wonderful. But it's all about what you have and what you want to make out of life. Das passiert oft auf dieser Reise ins schwarze Amerika. 1, 2, 3 Fragen. Yeah, it's frustrating. It's frustrating every day. Schon öffnet sich ein Abgrund. Every day that you get up and open your eyes and you come out. That's where your frustration starts. Ja, es ist frustrierend, jeden Tag. Sobald du deine Augen öffnest, wenn du keine Arbeit hast, hast du nichts zu essen und keinen Platz, wo du hin kannst. In Chicagos Stony Island Avenue, Höhe 68. Straße, steht ein ehemaliges Bankgebäude, in dem jetzt Kunst gesammelt wird. Dias, Schallplatten und die Bücher Black Americas in gigantischen Regalen. Dazu komplette Jahrgänge schwarzer Zeitschriften wie Jet und Ebony. Mit Überschriften wie Texas College Admits Negroes oder Negroes Vote in Mississippi. Voll mit Anzeigen für Bleichcremes. Für eine merklich hellere Haut. Von Ärzten entwickelt. Im Labor getestet. Und Cremes zum Glätten der lockigen Haare. Wirkt in nur 7 Tagen. oder Geld zurück. I'm Kate Hadley Toffness and I'm the manager of archival collections and public engagement for Rebuild Foundation. Kate Toffness, Managerin des Archivs. And we're here at the Stony Island Arts Bank, where we house the Edward J. Williams Collection. Der Bankier Edward J. Williams wuchs in Südchicago auf. Zusammen mit seiner Frau Anna begann er in den 80er Jahren, Nippes, Zeitungsanzeigen, Spielzeug, Figuren zu sammeln. An die 4000 Objekte. Das meiste sind sogenannte Negrobilia. Rassistische Amerikaner. Objekte und Inserate, die stereotype Bilder schwarzer Amerikaner verwenden, um ein Produkt zu verkaufen. Ursprünglich wollten sie diese Dinge nur aus dem Verkehr ziehen. There's only two copies that exist. Inzwischen ist die Kollektion hier verwahrt. Why don't we look over here where I've pulled a few objects from the drawers? In vielen Schubladen. So we have, you know, the somewhat predictable Aunt Jemima pancake flour advertisement. Etwa der Pfannkuchenteig der guten schwarzen Tante Jemima. Seit 1889 steht auf der Verpackung, auf der sie auch heute noch lächelt. Wobei die Tante früher deutlich dunkler war. Als wir Edward besuchten, um seine Sammlung zu begutachten, sagte er, nennt mir irgendeine größere amerikanische Marke. Und wahrscheinlich finde ich euch ein Beispiel dafür, dass sie genau diese Strategie genutzt haben. Und immer, sagt Toffness, geht es um weiße Belustigung durch Degradierung der Schwarzen. This is a children's book. Das ist ein Kinderbuch. A very common story, these Uncle Remus stories, the wonderful tar baby. Das wunderbare Teer Baby. You know, I've had people come in and say I grew up with the, you know, these books in my nursery. Es gibt Salz und Pfefferstreuer, Cartoons, affenartige Visagen. This is an ashtray. Das ist ein Aschenbecher. Ashes through the open mouth. And then he sits on this pot. Ein schwarzer, nackter Mann, der auf einem Nachttopf sitzt. Man ascht durch seinen weit geöffneten Mund. This was one of the first objects that I saw when we went into Ed's house. Das war eines der ersten Objekte, die ich bei Ed gesehen habe. Just terrifying, these Zulu Lulu cocktail stirrers. Es hat mich geradezu angesprungen. Schrecklich. It's still in its original packaging. Zulu Lulu Cocktailstäbchen. Original verpackt. Guck mal, was ein paar Jahre mit Lulu machen. Sie kramt eine Pappe mit Cocktail-Rührstäbchen aus Plastik hervor. I find it especially disturbing that the staples holding the cocktail stirrers to the besonders verstörend finde ich, dass sie mit Klammern an der Verpackung befestigt sind, die um den Hals der Frauen liegen. The cocktail stirrers themselves are silhouettes of dark-skinned women naked. Die Stäbe sind Silhouetten dunkelhäutiger, nackter Frauen. Eine Art Scherzartikel. Ihre Gäste werden sich kaputt lachen. The numbers are the age of the woman. Die Zahlen stehen für das Alter der Frau. So from 15 to 20 to 25, 30, 35, 40, they show the silhouette of the woman changing, her breasts. Ihre Silhouetten verändern sich. Die Brüste sacken herab, die Hintern werden größer und hängender. All das super übertrieben. All of it. Hyper exaggerated, and they even name them. Sie bekommen sogar Namen. Nifty, hübsch, schick, knisternd, kess, verblassend und erschlafft. Welch ein hübsches Paar Rassismus und Sexismus abgeben. Yo, Moose. Stop the car right here, there they go. Stay in the car, man, stay in the car. Hi, officers, we had a flat tire back there. Do you think you guys could help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? You know, when Trayvon Martin was first shot, I said that this could have been my son. Er stand da wie immer. Another way of saying that is, Trayvon Martin could have been me. Hinter dem Pult mit dem Zeichen des Präsidenten, rechts der Sternenbanner. When you think about why in the African American community at least. Es gehe ihm darum, sagte er, den Kontext klar zu machen. What happened here? There are very few African American men in this country who haven't had the experience of being followed when they were shopping in a department store. Es gibt nur sehr wenige afroamerikanische Männer in diesem Land, die nicht erlebt haben, dass man sie verfolgt, wenn sie in einem Kaufhaus shoppen. Das schließt mich mit ein. Walking across the street and hearing the locks click on the doors of cars. Es gibt nur sehr wenige afroamerikanische Männer, die nicht erlebt haben, wie die Schlösser der Autotüren klicken, sobald sie die Straße entlang laufen. Das ist auch mir passiert, zumindest bevor ich Senator wurde. Es gibt nur sehr wenige afroamerikanische Männer, die nicht erlebt haben, dass sie in einen Fahrstuhl steigen, wo eine Frau nervös ihre Handtasche umklammert und den Atem anhält, bis sie endlich aussteigen kann. Das passiert oft. Ich will nicht übertreiben, aber solche Erfahrungen prägen die Interpretation der afroamerikanischen Gemeinschaft, was da eines Nachts in Florida passiert ist. And it's inescapable. Das ist unausweichlich. For people to bring those experiences to bear. Schwarze Leben zählen. Die Bewegung Black Lives Matter entstand 2013, nachdem Nachbarschaftswächter George Zimmerman in Florida freigesprochen wurde. Seit 2014 häufen sich Fälle, in denen Afroamerikaner durch US-Polizisten zu Tode kommen. Etwa Dontre Hamilton, getötet mit 14 Schüssen in einem Park in Milwaukee, ein Fall von Ruhestörung. Oder John Crawford, erschossen in einem Walmart in Beaver Creek, Ohio, erhielt eine Spielzeugpistole in der Hand. Im Polizeigewahrsam in Kalifornien starb Date Parker. Bei einer Festnahme in Staten Island, New York, Eric Garner. Polizisten hielten ihn in einem Würgegriff. Er rief 11 Mal, ich bekomme keine Luft, bevor er erstickte. I can't breathe wurde zum nationalen Wutschrei. Tulsa police shot and killed an unarmed black man who was having car trouble. His name is Terrence Crutcher. Am Morgen des 4. April 2015 wird in Charleston, South Carolina, Walter Lamar Scott erschossen. Ein Beamter hatte ihn wegen eines defekten Bremslichtes gestoppt. Als Scott davonlief, schoss der Polizist 8 Mal, traf ihn 5 Mal in den Rücken. We got pulled over for a busted tail light in the back. And the police, he's covered. He killed my... Am 6. Juli 2016 stirbt Philando Castile in St. Paul, Minnesota, bei einer Polizeikontrolle. Der Polizist hat 7 Schüsse abgefeuert. Seine Freundin, Diamond Reynolds, streamt die Szene live auf Facebook. Millionen sehen zu. Ihr Freund kauert blutüberströmt neben ihr. Der Polizist steht mit gezückter Waffe am Fenster, brüllt. Ihre 4-jährige Tochter sitzt hinten. Der Anlass? Ein kaputtes Rücklicht. Yes, I will, sir. I'll keep my hands where they are. So you think he's yelling help? You know, you had one guy over there. All right, what is your... Gunshot. You just heard gunshot? Yes. How many? Just one. Get him out of here. Throw him out. And when you say Black Lives Matter, that's inherently racist. Get him the hell out of here. That this thing here wasn't fueled by this vile, vulgar, slimy movement. Who knows what's going on? All I know is that the police are tremendous people. They do overall a tremendous job, and they have to be allowed to do their job. It's nice to see y'all being black and proud and beautiful. Es ist wunderbar, euch alle so schwarz und stolz und schön zu sehen. Wir machen hier ein paar Sachen und verschwinden dann, damit wir mit der Demo loslegen können, okay? Charlotte, North Carolina. Ein sonniger Samstag im September 2016. 4 Tage zuvor wurde hier der schwarze Bürger Keith Lamont Scott von einem Polizisten in der Nähe der University City Apartments mit 4 Schüssen getötet. Tags darauf starb ein Demonstrant. Dutzende wurden verhaftet. Der Gouverneur hat den Ausnahmezustand verhängt. die Nationalgarde gerufen. Wir sind dieses Land, diese Nation. Das Volk hat die Macht. Sie wollen, dass wir glauben, wir seien isoliert und hilflos. Aber wir stehen hier und wir werden bleiben. Wir fordern Gerechtigkeit, jetzt. Wir wollen keine Hashtags sein und keine schwarzen Leichen auf der Straße. Wir lassen nicht zu, dass unsere Kinder sterben, bevor sie zur Schule kommen. Es sind unsere Dollars, von denen die weißen Männer profitieren. Dieses 1%. Hands up. 2015 starben nach Zählung des Guardian 1146 US-Bürger durch Polizeigewalt. Die Statistik zeigt, junge schwarze Männer sind etwa 9-mal gefährdeter als andere. 2016 sieht es kaum besser aus. Die Demonstration in Charlotte ist eine von vielen 2016. Man spürt die tief sitzende Empörung, aber auch die Wärme der Gleichgesinnten, ihre Gewissheit, für eine gute Sache zu stehen gegen die übermächtige Staatsgewalt. Die meisten sind sehr jung, alle Hautfarben vertreten. Obama ist weit weg, Teil des Systems, abgeschrieben. And so it is fitting that Marian Anderson should raise her voice in tribute to the noble Lincoln, whom mankind will ever honor. Marian Anderson, geboren 1897, galt als große Sängerin. Doch als sie 1939 in der Constitution Hall in Washington D.C. auftreten sollte, intervenierten die Töchter der amerikanischen Revolution, ein konservativer Frauenverein, weil sie schwarz war. Am Ostersonntag 1939 sang Anderson stattdessen vor dem Lincoln Memorial. An die 75.000 Menschen kamen. National Historic History. National Historic History. Yeah, I'm selling some Black Lives Matter. Ich verkaufe T-Shirts von Black Lives Matter und dem Museum. Sure. It's selling pretty good. Verkauft sich ganz gut. Alle wollen die haben. Yeah, everyone's buying them. White, black, Chinese. Weiße, schwarze Chinesen. Washington D.C. am Tag darauf. Ein sonniger Sonntag. Das neue Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte ist eröffnet. Ein imposantes, braun-gülden schimmerndes Gebäude. Die Straßen rundherum sind voller Menschen, Imbisswagen, Andenkenhändler. Es gibt Poster berühmter schwarzer Boxer, Bürgerrechtler, Musiker. Der Himmel ist blau, die Stimmung blendend, der Andrang enorm. Am Ausgang des neuen Museums trifft man viele frohe, stolze Menschen. It was great. It was a great experience. It was a fun time and I really enjoyed it. It was amazing. A great experience. Auf einer Mauer sitzen zwei ältere Damen. I loved it. It was wonderful. Die eine heißt Paula. I learned some new things about my history and also it deepened it. Auch sie verfolgt die Proteste im ganzen Land. Zählt die von Polizisten Erschossenen. It's very depressing, but it's nothing new because we now have social media. You see it much quicker. Das ist sehr deprimierend, aber nichts Neues. Wir sehen es nur schneller, weil wir jetzt soziale Medien haben. And the bottom line to all of that is that it's still happening. Der Kern ist, es passiert und niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Sie ist Großmutter, sorgt sich um ihre drei Enkelsöhne. 6, 8 und 10 Jahre alt. Because I want to make sure that they have a great education, that they are able to go to college. Will wie alle Eltern und Großeltern, dass sie aufs College gehen und einen anständigen Job bekommen, keinen missbauen, that they become good citizens und gute Bürger werden. And the ills of the society that swirl around us every day. Glücklich. And how to keep them safe und gesund and happy and healthy und sicher. And it's a hard job. Wir müssen ihnen zweierlei beibringen. And we have to teach them two things. How not to be afraid of the police. Keine Angst vor der Polizei zu haben und sich an sie zu wenden. turn into a horrible situation at any time. Aber auch zu wissen, dass genau dies jederzeit zu einer schrecklichen Situation führen kann. But there's never any balance. Es ist ein Balanceakt. Aber es gibt keine Balance. Never any balance. Nie. Chicago, Southside, Höhe 43. Straße. Der kleine Park ist neu, geöffnet von 6 bis 23 Uhr. Verboten? Alkohol, Rauchen, Feuer, Hunde ohne Leine. Er heißt Hadia Pendleton Park. She was a young lady that was, I guess, caught in crossfire on her way leaving from high school. Sie war ein junges Mädchen, das auf dem Weg von der High School in einen Schusswechsel geriet. Yeah, it was a tragic event. Ja, das war tragisch. She had nothing to do with it and ended up getting killed. Sie hatte nichts damit zu tun und wurde umgebracht. Pow, pow, bang, bang, and all that noise. 2013. Hadia Pendleton starb mit 15. Sie hatte gerade ihren Schulabschluss gemacht, war eine Woche zuvor bei einer Feier von Obamas zweiter Amtseinführung aufgetreten. This particular neighborhood is rapidly transforming. Jesse, 30, muskulös, freundlich, wohnt direkt neben dem Eingang zum Park. Es geht aufwärts, findet er. Er lebt seit 7 Jahren hier. Als er kam, war es furchtbar. Ganz anders, wie ein Kriegsgebiet. Das war, als die Weltwirtschaftskrise zuschlug und der Immobilienmarkt zusammenbrach. Zwangsvollstreckungen überall. Da war hier alles verlassen und leer. Auch er konnte seine Miete und seine Rechnungen nicht bezahlen. Doch dank Obama habe sich alles geändert. Er zog weg und ich bin hierher gezogen. He moved from there, I moved in here. Schon verrückt. Yeah, it's pretty amazing. As a nation, as a world, I think we have made vast improvements. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Definitely. I think my life has changed 180 since then. Er hat das Haus gekauft, arbeitet als Wartungsingenieur bei American Airlines. Und hat begriffen, sagt Jesse, was Politik bewirken kann. Er lobt Obamas Krankenversicherung. Ich hatte Weihnachten einen Autounfall und war durch die Versicherung meines Vaters mitgeschützt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass die Politik eines Präsidenten direkte Wirkung bei mir zeigte. Das fand ich erstaunlich. Amazed. That I was like, wow, that's amazing. And that's when I tried to stay out of politics, but that's when I. Ich habe mich nie für Politik interessiert, aber da habe ich begriffen, wie wichtig es ist, mitzureden, wer das Land führt. Who will lead the country? A tattoo teardrop as the iron gate slams. Mostly hip hop, but I songwrite. Er ist jetzt auch Musiker. Several different genres. Und Komponist. Hip hop, pop, EDM. Doesn't matter, R&B. Yeah, just write music. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. You'll know it's revolution because there won't be no commercial. Every time I make a breakthrough, every time I'm given the chance to leave the past, the enemies, the hangouts, the vampires, the madness, every time my prayers are answered, I sabotage. On WBAI 99.5 FM with Felipe Luciano. Beloved, we don't bring the funk. We are the funk. Felipe Luciano, Afro-Puerto Ricaner, 1947 geboren in East Harlem, führte als Halbwüchsiger eine Gang und schrieb nebenbei Gedichte. Just because you're black. Polizisten verprügelten ihn derart gründlich, dass selbst seine Mutter ihn nicht wiedererkannte. You say you don't wanna die because... 2 Jahre saß er für versuchten Totschlag. Später gehörte er zu den Last Poets, so etwas wie die Ursuppe von Rap und Hip-Hop. Jetzt ist Luciano fast 70 und elegant, trägt eine schwarze Brille zum weißen Haar und hat eine Morgenshow auf WBAI in Brooklyn. WBAI. 99.5 on your FM dial. You hear all kinds of music here with Felipe Luciano. Every Friday, 6 to 8, tell your friends. Hey, man. How you feel, brother? How are you, Tom from Germany? I'd love to help you, if I can. Nach der Show stapft die Treppe herunter. I'm exhausted, but I think we can do it. Bleibt erst vor der Haustür endlich stehen. Es regnet. Er ist immer noch radikal. But I think capitalism, as we see it now, crony capitalism that we have. Der Kapitalismus, den wir jetzt haben, mit seiner Vetternwirtschaft, seinen Monopolen, has created a vacuum of leadership and morality. Hat ein Vakuum von Führung und Moral geschaffen. Merkel is going to hell now. Er schlägt einen Riesenbogen von Merkel zurück zu den Teutonen, den Galliern und Römern. Why are you having problems? Why? Because they're black? Der Mann hat keine Angst vor großen Worten. And each one of those empires died because, as Gibbons says about the Roman Empire. Jedes dieser Imperien starb, wie Gibbons es für das Römische Reich beschrieben hat. Before a nation is destroyed from without, bevor eine Nation von außen zerstört wird, it destroys itself from within. Zerstört sie sich selbst and von I see innen. It happening in this country. Ich sehe, dass dies auch in diesem Land geschieht. We are doing things that are absolutely idiotic. Wir tun Dinge, die absolut idiotisch sind. Yeah, right here. Cab here? No. Luciano schließt seinen roten Anorak und geht hinaus in Brooklyns Herbstmorgen. Es regnet immer noch. I feel a big change are going to be made. Washington, Ecke Kennedy Street und Colorado Avenue. Der junge Mann hinter dem Tresen des Gold Coast Café weiß nichts über die Geschichte der Gold Coast, die Goldküste. Ein ironischer Spitzname für die Gegend hier im Nordwesten Washingtons, weil sich hier wohlhabende Schwarze ansiedelten, Ärzte, Anwälte, Professoren, Regierungsmitarbeiter. Die eigentliche Goldküste liegt in Westafrika, ein Herkunftsort vieler Sklaven. Der Friseur sagt, die Dame vom Waschsalon gegenüber, die lebe schon sehr lange hier. Ja, yeah, came here in 1966. Tetlin Fleming kam 1966. I came here the 23rd of April 1966. Vor einem halben Jahrhundert. Life has changed. I came here from Jamaica. Ich kam mit 30 Jahren aus Jamaika. At the age of 30. Habe als Hausmädchen gearbeitet. I came here to work at the domestic maid. 5,5 Tage die Woche, von 6 Uhr früh bis 10 am Abend. 5,5 days a week. And the lady told me, die Lady sagte, ich täte nicht genug für mein Geld. That I was not doing enough for the money, $42 a week. $42 pro Woche. Etwa 50 Cent pro Stunde. But I was saving. I went to night school. Sie sparte trotzdem. I did shorthand. Ging zur Abendschule, lernte Steno und Schreibmaschine. I worked for a lawyer for a year. Arbeitete bei einem Anwalt, dann als then Kellnerin. I found out how to become a waitress. Da habe sie gut verdient, sagt Tetlin Fleming. Then I went to night school. I did real estate. Sie ging noch einmal zur Schule. Wurde Maklerin. So I had my real estate license. I'm always respected because I know to work. And when you work, you will be respected. Seit 1991 besitzt sie den Waschsalon und ihr eigenes Haus gleich gegenüber. Hey, hey, boy, we are. But America has been good to us. Amerika war gut zu uns. God bless America. Gott schütze Amerika. I chased American dream. I wanted to come so bad and I came and I did it. Ich habe dem amerikanischen Traum nachgejagt. Listen. Ich wollte unbedingt hierher und habe es geschafft. Wanted an honest, industrious boy. Sie ist jetzt 80, sitzt ganz gerade auf ihrer Veranda und rezitiert Erbauungsverse aus dem 19. Jahrhundert. His services will be in demand. He'll grow up to be a man, respected and honored by all who know him. That was embedded in me. We have a lot of Spanish people moving into the neighborhood now. Man müsse immer fleißig arbeiten, sagt sie, und höflich sein und lernen. Aha, my daughter. Sie hat 3 Kinder. She, die Tochter war mal Geheimagentin. RN, she retired. She married to a secret service agent. Maybe I shouldn't say that, but vielleicht sollte ich das nicht sagen. And she's working for Montgomery County Government, and my son is a welder. Nice to talk to you. Bye-bye. Funny how things can change, nigga. Funny how a nigga will change things. It's funny how a nigga will change things. Funny how change can nigga things. This victory alone is not the change we seek. It is only the chance for us to make that change. War er wirklich Präsident? Oder nur eine Sternschnuppe? Eine Fata Morgana zwischen George Walker Bush und Donald John Trump? He didn't have a chance. Er hatte keine Chance. Because everything that he did was knocked down. Alles, was er getan hat, wurde niedergemacht. Knocked down. It's not up to him to change anything. It's up to us to change. Es lag nicht an ihm, etwas zu verändern. Wir müssen das tun. He was the symbol of. Er war das Symbol. Ja, wir können das. And change can happen. Veränderung ist möglich. But you have to look at. Aber wer verändert sich? Who changed, or what was the change within yourself? Was war die Veränderung in dir? He was very lonely, actually. Er war sehr einsam. But that's the job. Das ist der Job. Es ist einsam ganz oben. It's lonely at top, isn't it? There's no way you get to that position without having made some severe compromises. Du kommst niemals in eine solche Position, ohne schwere Abstriche an deiner persönlichen Haltung zu machen. In terms of your personal ideology. Sie haben ihm leise, aber bestimmt erklärt. They told him quietly, but firmly. Du kannst nicht mehr schwarz sein. You cannot be black. What's up, world? What's up, y'all? My name is Manchild Black. Am Tag des Sieges von Donald Trump sind Manchild und Monster Black mit ihrer Radioshow dran. Illustrious Blacks. Eine Trauerfeier. Well, as many of you may have heard, Donald Trump won the election for President of the United States of America. A mess. Yeah. I know, y'all. Woke up this morning and I rolled over. Ich bin aufgewacht, hab mich umgedreht und dich gefragt, was ist passiert? And you said, und du sagtest, Trump is president. And then we both cried. Und dann haben wir beide geweint. Yes, that's exactly what happened. Während sich Joe McGill tief im Süden auf den Weg ins nächste Sklavenquartier macht. All right. Oh, by the way, tonight, übrigens, while you guys are sleeping in your nice, comfortable bed, wenn ihr heute Nacht in euren gemütlichen Betten liegt, I'll be sleeping on Edisto Island tonight. Werde ich auf Edisto Island schlafen. Joe hat nach der Wahl noch eine E-Mail geschrieben. Ich war tief deprimiert. Jetzt bin ich entschlossener denn je. Black America. Feature von Tom Schimek. Es sprachen Hans Löw, Achim Buch, Thilo Werner, Idil Üne und Sandra Borgmann. Technische Realisation Christian Alpen und Joachim Henning. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.